Aufnahme und dann geht es los. Achso, ich kann nochmal TweetDeck noch aufmachen. Hä? Hallo und herzlich willkommen. Es ist Sonntag, der 21. Januar 2013. Ihr hört die Folge 13 des ESC Green Room, dem Podcast zum Eurovision Song Contest. Ich bin Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung sitzt mein Kollege Dennis Kranz und ich sage Hallo Dennis nach Hildesheim. Hallo nach Pinneberg, obwohl es ja in der Nähe von Hamburg ist, kann man mal sagen. Nicht, dass die Leute denken, wo ist das denn? Ja, das, ich denke mal, das wird man vielleicht sogar bei beiden Städten denken, wenn man vielleicht eher so aus Süddeutschland kommt oder so. Ja, das stimmt. Hildesheim ist am Arsch der Welt, da hast du recht. Kann man so sagen, ist auch sehr klein. Also von daher ist die kleinste Großstadt in Niedersachsen. Okay. Von daher muss man sich da nicht so viel von geben. Ne? Ja, aber immerhin habt ihr, glaube ich, so 100.000 Einwohner, glaube ich. Ne? Na, immerhin, ja. Ja, immerhin. Also wir sind, was haben wir denn hier? 40.000? Ja, ich schätze mal so ungefähr. Ja, okay. Also wir wohnen jedenfalls sehr beschaulich. Auch dir, lieber Dennis, nochmal frohes neues Jahr. Ja, dir auch. Wir haben uns die erste zwar schon Folge mal dieses Jahres. Wir haben uns zwar schon mal irgendwie gesprochen, aber auf diesem Wege wollen wir natürlich auch unseren Zuhörern auch nochmal ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid gut in das aus den Weihnachtsfeiertagen und Silvester wieder in das neue Jahr gekommen. Unbeschadet, vielleicht auch mittlerweile wieder mit weniger Funden. Und weniger Sturmschäden, hoffe ich. Ja, genau. Das hatten wir ja jetzt auch, ne? Ja, und also. Dass die Vorsätze auch immer noch gelten, die am 31.12. aufgestellt wurden. Soll man ja eigentlich gar nicht machen, ne? Aber egal, ist eine andere Geschichte. Ich mache das eigentlich auch nie. Also wenn ich was verändern will in meinem Leben, dann mache ich das eigentlich sofort, weil da brauche ich keinen 1. Januar dafür. Das ist irgendwie. Nee, das Problem ist, du nimmst die auf und dann machst du das sowieso nicht. Ja, genau. Ist dann eh so. Aber es hat einen Vorteil. Das neue Jahr bringt natürlich auch für den ESC, für den Eurovision Song Contest einiges an Neuerungen und an Neuigkeiten. Sehr viele Neuerungen. Mhm. Denn das neue Jahr, das geht ungefähr immer so ab Dezember traditionell mit Albanien irgendwie halt los. Und viele andere Vorentscheide finden statt. Und alle suchen ihren Beitrag, den Megasong, mit dem sie beim Eurovision Song Contest im Mai in Lissabon gewinnen wollen. Und eigentlich haben wir uns heute mit allen Vorentscheiden, oder nicht mit allen, aber mit einigen Vorentscheiden, wollen wir uns heute beschäftigen. Und allen voran wieder mit dem deutschen Vorentscheid. Bitte. Und da wollen wir ein kleines Update geben. Willst du vielleicht mal loslegen, Dennis? Also wir haben ja jetzt insgesamt 6 Teilnehmer. Ivy Quaino, Michael Schulte, Natia Todua, Rück, Vox Club und Xavier Darcy, die waren jetzt in einem Songschreibercamp, wenn ich mich nicht ganz irre. Und da waren einige interessante Komponisten dabei. Hast du die Liste zufällig dazu, wer da so dabei war oder wer ist? Also ich habe sie jetzt gerade nicht. Ich weiß, dass der Zukowski, der Sohn von Ralf Zukowski, jetzt unter anderem dabei ist, der ja Rise Like a Phoenix damals mitgeschrieben hat, der Gewinnertitel aus Österreich für 2014. Also sind sehr viele internationale, genau der Paradise Oscar, genau. Oscar. Der Name ist mir auch gerade entfallen, der ist da irgendwie auch dabei. Mittlerweile, man sieht es, bei Eurovision.de gibt es ein paar Filme dazu. Da sieht man, dass er mittlerweile lange Haare hat und auch ein bisschen Deutsch kann, was ich auch nicht wusste. Okay. Und der schreibt ja irgendwie auch mit. Und ja, die machen so ein bisschen Gruppenarbeit, beziehungsweise sie sind jetzt fertig. Jetzt geht es wohl irgendwie an die Kreierung, sind wohl in den Studios, nehmen auf. Genau. Ja, also. Es gibt wohl, die haben wohl in einem Tag einen Song geschrieben oder mehrere Songs. Das war wohl so. Und einen von denen können sie nehmen, wenn sie das möchten. aber sie können auch eigene Songs nehmen. Das heißt, das ist die eigene Entscheidung des Künstlers, welchen Song sie nehmen wollen. Das wird noch ganz spannend. Ich glaube, da werden einige Songs dabei sein, die wir vielleicht so nicht gedacht hätten, wenn da so internationale Produzenten Songs produzieren, die durchaus gut sein können. Ich weiß halt nicht, wie der Künstler so drauf ist oder ob er doch lieber sein eigenes Material nimmt. Das schauen wir mal. Also, ich bin da echt gespannt, was uns da erwarten wird. Vor allem bei Fox Club. Weil ich mir überhaupt nichts darunter vorstellen kann, was da kommen soll. Aber gut, weil sehr viele Ballermann, ich glaube, diese Band ist auf jeglicher Ballermann-Hits vertreten, auf jeglicher Ballermann- und Apriché-Hits. Ich kann mir da nichts vorstellen, was irgendwie zum ESC passt, aber das werden wir ja sehen, wenn dieser Song auf der Bühne in Berlin dann ist. Ja, also ich war ja neulich mal bei dir zu Gast in der Sendung, in der Tonreise bei Radio Tonkuhle. Da haben wir ja auch ein paar Titel auch gespielt. Ja. Das könnt ihr auch gerne noch mal auf unserer Seite ESC Greenroom. Da gibt es einen Link, der nennt sich Tonvision. Da ist diese Folge auch noch mal abgespeichert, allerdings nicht mit der Musik. Aber wir haben eine kleine YouTube-Liste, wo man die Songs noch mal nachhören kann. Und da hatte ich damals schon mal erzählt, die Kollegen vom Prinz-Blog haben uns haben da mal in einem Artikel geschrieben, dass Xavier Darcy wohl einer derjenigen war, der also mit komplettem Material schon in dieser Vorfindungsphase, als noch 20 Kandidaten zur Auswahl standen für das Eurovisionspanel und die internationale Jury, dass er da mit komplettem eigenem Material dahergekommen ist. Und das ist natürlich auch immer sehr spannend, wenn unter den Kandidaten auch wirklich so Leute sind, die da auch ihr eigenes Ding irgendwie auch machen. Also auch in der Tradition, dass der Eurovision Song Contest so ein Komponistenwettbewerb ist. Genau. Und das wird natürlich dann gerne so ein bisschen da auch dafür genutzt. Ne? Was man natürlich noch sagen kann, man weiß schon, was Ivy in der musikalischen Richtung haben möchte. Entweder wird es eine Mid-Tempo-Nummer oder eine Up-Tempo-Nummer. Eine Ballade möchte sie nicht. Sie hat das im Interview von vom Prinz-Blog gesagt, sie möchte gerne eine Mid-Tempo-Nummer oder eine Up-Tempo-Nummer haben. Das heißt, eine komplette reine Ballade werden wir von ihr nicht hören. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht, weil ich glaube, sie hat eher das Potenzial, so mit Up-Tempo-Nummern ein bisschen was zu reißen. Dann werden wir ja sehen, wir werden es hören, wie es dann klingt, aber ich denke, weil sie damit erfolgreicher war als mit reinen Balladen bisher. Ja, ich finde das sehr gut. Also ich finde so ein bisschen, habe ich mir jetzt vor ein paar Tagen gerade so überlegt, so als große Klammer würde ich sagen, die sollen ruhig auch mal alle mal von diesen Balladen weg. Also ich weiß nicht, wie es dir geht in den letzten Jahren. Ja, bitte. Habe ich so gefühlt, immer mindestens die Hälfte so alleinstehende Frauen traurig auf der Bühne gesehen. Also nichts gegen alleinstehende Frauen, aber es ist halt dann auch immer wieder, also für eine Ballade muss es dann auch schon sehr gut sein. Und gerade das jetzt irgendwie im letzten Jahr so eine sehr getragene Rolle Song aufgeführt wurde mit Salvador Sobral, werden natürlich alle, die in diese Richtung irgendwie halt gehen, immer damit verglichen werden. Und ich finde, ich möchte eigentlich eher beim ESC feiern, als dass ich irgendwie traurige Gefühle habe. Also so würde mir das gehen. Und deswegen ist das bei Ivy, glaube ich, eine gute Idee, dass sie da sagt, sie möchte da etwas mehr nach vorne gehen. Also das denke ich mal auch. Also wir haben da so ein paar Songs, hattest du ja auch gespielt. Wir haben sogar bei einigen sogar zwei Songs irgendwie halt gespielt. Also könnt ihr euch ja noch mal im Nachgang irgendwie halt noch mal anhören. Jedenfalls das, was die Künstler bisher so schon gemacht haben, lässt, glaube ich, darauf hindeuten, dass da ganz gutes Material irgendwie auch am Start ist. Mhm. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist ja sehr durchwachsen gewesen, dass die Reaktion auf die sechs Kandidaten, das war so ein bisschen so, das ist ja wieder typisch und wozu gibt es eigentlich ein Eurovisionspanel und jetzt macht ihr da irgendwie das ganz Große und es sind ja nur schon allein die Hälfte davon kommen irgendwie von Voice of Germany. Da muss man mal wahrscheinlich sagen, vielleicht aus dieser Richtung kriegt man auch nur gute Sänger vielleicht im Moment in Deutschland. Keine Ahnung. Wie geht dir das so? Also ich glaube, wenn wir dieses Auswahlverfahren jetzt nicht hätten, wäre zum Beispiel einer, den wir jetzt in diesen Vorentscheid haben, nicht drin. Und zwar Xavier. Mhm. Weil der würde, glaube ich, aus so einer Vorentscheidung gar nicht erst vorkommen, wenn das der NDR selber sozusagen selbst gewählt hätte. Der wäre gar nicht da drin. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Weil er so, also er ist ja, ich glaube, der eine der unbekanntesten, also beziehungsweise Rick ist auch nicht ganz so bekannt, aber der Rest ist ja schon ein bisschen bekannter. Also die kennt man irgendwie, ne? Also, also vom Fernsehen. Rick und Xavier, nee, nicht so, aber Xavier noch weniger. Der ist halt nur mal so ein bisschen bei Inas Nacht aufgetreten. Und ich glaube, den Redakteur, den haben wir einiges zu verdanken, dass der Inas Nacht-Redakteur, der die Musik immer auswählt für Ina, die hat ja immer schon ein gutes Händchen da, was Musik angeht, irgendwie, habe ich das Gefühl. Ne? Wenn dort jemand auftritt, ist er meistens immer noch woanders irgendwie noch erfolgreich. Also es ist ziemlich spannend, was sie da so mit welchen Leuten sie da auftritt. Ja. Deswegen finde ich ganz gut, dass der Redakteur da ja so ein bisschen ein paar Namen mit wohl gelistet hat. Und da war einer, oder war wohl Xavier wohl dabei. Und der auch sehr, sehr gut Deutsch kann. Der ist ja auch in Deutschland, ist in Deutschland aufgewachsen. Obwohl er irgendwie, ist Franzose und kommt aus Großbritannien. Und ich glaube, die Eltern sind irgendwie Franzosen und Briten. Und deswegen ist das ziemlich spannend zu sehen, was dann so kommen wird. Das weiß man natürlich nicht. Bei Rück oder Rück? Ich glaube, er heißt Rick. Ich glaube, er heißt Rick. Weil er, glaube ich, Rick. Richard oder so, glaube ich, heißt. Ich glaube, er heißt Rick. Rick. Kann auch gut sein. Ich weiß halt nicht, was da für ein Song kommt. Ist halt ziemlich in Hannover so ein bisschen bekannt. Macht auch so, ich glaube, so Musicals. Produziert ganz viel auch mit irgendwelchen Orchestern und so. Da muss man auch mal sehen. Der Rest ist alles durch Voice of Germany bekannt. Und Vox Club ist eben Vox Club. Also, da sagt niemand so nichts zu Vox Club. Naja, aber sie finden natürlich auch immer so in einer, in jeder Reihe finden sie da so statt. Also, ich glaube, die müssen wir noch mal so ein bisschen in Beobachtung halten. Weil das kommt natürlich so ein bisschen jetzt drauf an, was sie da für einen Song machen, und wenn sie dann natürlich so ein bisschen Stimmung und die Kuh fliegen lassen auf der Bühne, dann kann das natürlich noch irgendwie was werden. Ist die Frage, ob das dann so etwas ist, womit man dann versucht, sozusagen aus diesem tiefen Tal wieder herauszukommen. Aber wir haben ja damals mit Gildo Horn ja auch irgendwie dann den 8. Platz geschafft, ja. Nach einer auch sehr langen Atemphase. Also das ist halt ja, nur ich habe so gedacht, also als, ich glaube, das war ja kurz vor Silvester, wurden ja diese Künstler ja dann auch bekannt gegeben. Genau. Ja, und das war so ein bisschen wieder so diese Stimmung, ja, das geht ja gar nicht. Und das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich glaube, wir können, glaube ich, nicht voraussehen, ob das zum Erfolg führt oder nicht. Wenn es ja irgendwie klappt und wir so im Mittelfeld oder vielleicht auch Thomas Schreiber, NDR-Unterhaltungschef, möchte ja gerne in die Top 10 damit. Wenn er es schafft, dann ist er natürlich der große Held. Wenn nicht, dann muss er natürlich zum x-ten Mal wieder verlautbaren, sagen, dass Angela Merkel wieder daran schuld ist. Oder die Leute, die im Eurovisionspanel saßen, sind daran schuld. Also irgendwie jemanden kann man dann die Schuld geben. Das Problem ist eher, dass wir dann schon wieder, wenn das nicht funktioniert, dann schon wieder diesen Vorentscheid ändern und immer und immer und immer und immer wieder daran rumschrauben und so langsam, also es nervt. Also wir brauchen auf Dauer, das hatten wir ja auch schon mal gesagt hier im Podcast, es muss auf Dauer eine Marke her, auf Dauer ein Konzept, was sich wiederholt. Fernsehen lebt davon, nicht wiederholt zu werden, das wird so viele Sachen im Fernsehen wiederholt, aber dass der Zuschauer sich daran gewöhnen kann, wie diese Sendung funktioniert. Und wenn das jedes Jahr als Marke etabliert ist, dass es sozusagen immer und immer wieder so funktioniert, dann gucken die Leute das auch. Weil ich kann nicht andauernd immer irgendwelche Sendungen ändern. Das hat man in anderen Ländern nicht gemacht. Also wenn man mal so Schweden sieht, na klar, die haben Stellschrauben mal gemacht, haben mal mehr Sendungen eingeführt und so etwas. Aber wir dockt dann der sehr, sehr viel rum. Und das schadet eigentlich diesen ganzen Auswahlprozess immer und immer wieder, weil wir immer wieder was ändern. Mhm. Ja, finde ich auch. Ich war ja bei dieser Roadshow in Hamburg dabei. Da hat sozusagen der NDR einmal offengelegt, wie er diesen ganzen Verlauf, wie finden wir den Song und so weiter, ja, dargelegt. Ich habe Thomas Schreiber damals so verstanden, dass man tatsächlich mit dieser Art auch in den nächsten Jahren weitergehen will und dann natürlich irgendwie da neu dran schrauben. Kann natürlich sein, wenn es jetzt wieder der absolute Misserfolg ist, dass es dann auch wieder umschmeißen. Ich denke aber auch, es ist, glaube ich, so ein Weg gefunden, wie man die Songs rausfinden kann. Und wenn man das jetzt einfach weiterverfolgt und das Ding einfach tatsächlich jetzt auch unser Lied und so weiter weiterhin nennt, dann kann man sich im nächsten Jahr tatsächlich auch mehr um die Musik kümmern. Jetzt dieses Jahr, würde ich mal sagen, hat man sich beim NDR ganz viel um diese organisatorischen Fragen gekümmert. Ja. Wie kann ich bestmöglich den Zuschauergeschmack und auch vor allen Dingen den Zuschauergeschmack in Europa nahe kommen? Und dann hat man jetzt sozusagen einige Dinge aus den Ergebnissen der letzten Jahre die Schlüsse gezogen. Wir haben ja im Green Room Nummer, ich glaube, 11 darüber gesprochen. Das könnt ihr euch ja sonst auch noch mal anhören, wo es noch mal um diesen einzelnen Ablauf irgendwie halt geht. Da ist es halt so ein bisschen, dass man dann sagen kann, ja, bleibt dabei. Und kümmert euch mehr um die Musik. Weil, also ich sag mal genau. So, wenn man sich andere vorentscheide, die gucken wir uns ja nachher auch noch mal an, da ist es einfach eine Musiksendung, wo 6 oder 10 Lieder gespielt werden und dann entscheidet der Zuschauer oder eine Jury oder wie auch immer. Das ist eigentlich so, ob da jetzt noch ein Clown irgendwie in der Pause auf der Bühne tanzt oder wer das moderiert oder so, macht ja nicht unbedingt den Kohl fett, sondern es geht ja wirklich, so doof, wie sich das anhört, es geht ja wirklich um die Musik, ne? Also es ist halt so. Ja, na klar geht's um die Musik. Und nur das Problem ist wohl so ein bisschen, man hat wohl bei der ARD oder auch beim NDR wohl nicht unbedingt die Expertise, wo man Fachleute hat, die wissen, was im Moment in der Musikbranche so läuft. Weil es ja auch in dem Sinne kaum noch Musiksendungen irgendwie auch in der, in der Sparte gibt. Und insofern, da kann man natürlich auch nicht auf irgendwelche Ressourcen zurückgreifen. Und das Böse. Doch, es gibt Musiksendungen. Das Problem ist, Sascha, es gibt Musiksendungen, aber die sind natürlich sehr, sehr schlagerlastig. Es gibt keine Sendungen, wo Popmusik läuft. Es gibt so gut wie keine Sendung, wo Popmusik läuft. Wir haben Schlagersendungen noch und nöcher. Ich glaube, gefühlt 1000 Florian Silbereisen Musiksendungen, aber es gibt keine reine Popmusiksendung. Die gibt's nicht. Nirgendwo im deutschen Fernsehen, vielleicht in so einem Nischensender, wo man so ein paar Sachen laufen, aber das gibt's halt im deutschen Fernsehen nicht. Das ist leider schade. Da sind andere Länder anders, ne? Also wenn man Schweden sieht, da gibt's halt riesige, in so einem Freizeitpark machen die eine riesige Sendung, wo die Schweden dann mitsingen. Grüner Lund. Also eine Art Riesen-Karaoke. Mhm. Also die machen da sehr, sehr viel. Da sind dann auch, es treten dann auch Stars auf. Das gibt's hier einfach nicht, was ich schade finde. Naja, das ist natürlich, es spricht dann auch eher ein jüngeres Publikum an, was dann auch natürlich kein Fernsehen mehr guckt. Und insofern ist es dann natürlich auch, nur wenn dann natürlich dann auch die ARD war das jetzt, glaube ich, ne, die da diesen wie heißt das da, Funk oder so irgendwie dann halt fast einstellt. Funk. Da könnte man natürlich über so ein Format auch diverse Geschichten irgendwie halt machen und daraus dann sozusagen auch irgendwelche Talente ziehen. Und deswegen ist es ja dann auch gerade so, wenn dann das Gejammer ist irgendwie, oh, die Hälfte ist ja aus Voice of Germany. Ja klar, weil das da kontinuierlich werden solche Talente sozusagen herausgesucht. Die sind nicht immer alle hinterher erfolgreich. Aber da ist dann schon ein gewisser Pool an Leuten, wo man sagt, irgendwie so, die haben jetzt auch schon mal so ein bisschen Erfahrung mit Fernsehen gemacht. Weil es ist natürlich dann auch so, man kann natürlich jetzt auch einen Künstler finden, der gut singen kann und einen guten Song hat. Der muss natürlich aber auch ein bisschen in der Lage sein, auch so in dieser PR-Maschinerie dann auch zu funktionieren, sage ich jetzt mal. Ja, und der da so ein bisschen dann auch nach außen hin sich gut verkaufen kann. Das ist ja auch eine Sache, die muss man ja auch lernen, wie jeden anderen Beruf irgendwie halt auch. Und das ist natürlich auch schwierig. Da muss man natürlich auch in dem Sinne Fachpersonal irgendwie bekommen. Und das ist schwierig. Und woher soll es dann irgendwie kommen als so aus Voice of Germany? Von DSDS kann man sich nichts mehr rausziehen, weil das ist halt im Grunde mehr oder weniger wie so eine Quiz-Sendung. Aber das, und dann kommt das eben halt bei heraus. Gut, sicherlich muss, kann man jetzt sagen, wenn es jetzt schief geht, dann könnte, wenn ich jetzt Herr Schreiber wäre, könnte ich natürlich auch sagen, ja, das Publikum hat entschieden, das Panel hat entschieden und die Juries haben entschieden. Juries, ich bin da irgendwie jetzt komplett irgendwie halt bei raus. Aber ich glaube, so billig wird er sich dieses Mal da, glaube ich, nicht mehr rauswinden. Weil ich glaube, das ist leider der Vorentscheid, die am meisten gekostet haben bisher, ne? Hat er jetzt, hat das zumindest in den, beziehungsweise in den Nachrichten so drin, oder beziehungsweise auch in den Blogartikeln von Prinz, da steht wohl drin, dass das eine der teuersten Vorentscheide bisher überhaupt gewesen ist, weil man diese Vorarbeit mit diesem Institut oder beziehungsweise Meinungsinstitut dort sehr, sehr viel Geld kostet. Weil Datenerhebung kostet Geld. Das ist einfach so. Die Umfragen zu machen und so, das ist nicht billig. Ich glaube. Und auch die Bühne, diesmal werden wir auch die Bühne wohl, wenn man sich den Designer mal ansieht, der ja auch die ESC-Bühne in Portugal macht, in Lissabon, der Deutsche, das ist nicht, der ist nicht billig. Ich glaube, wenn man erfolgreicher ist, Bühnendesigner ist, dann will man auch gutes Geld dafür haben. Und ich bin gespannt, wie diese Bühne dann aussieht, die dann im Studio steht, wenn er die designt hat. Weil bisher hat er ziemlich coole Bühnen gemacht, fand ich. Ja. Deswegen lasse ich mich mal überraschen, wie das da in diesem Studio dann aussieht, wenn dieser Vorentscheid stattfindet. Ja, da sind ja jetzt gerade die erste Welle der Karten. Also jetzt die Leute, die uns jetzt live hören, haben vielleicht morgen noch mal eine Möglichkeit. Auf eurovision.de gibt es dann den Link, wo man auch noch direkt vor Ort irgendwie halt sein kann. Aber ich glaube, die werden auch sehr schnell ausverkauft sein. Also wenn ihr dann 2-3 Tage nach Erscheinen unseres Podcasts dann hört, dann wird es wahrscheinlich zu spät sein. Und da hat man so ein bisschen rum, ich bin ja jetzt über den Fanclub sozusagen an eine Karte rangekommen. Mhm. Und da konnte man so ein bisschen herausfinden, da waren dann noch so Anfragen an die Mitgliedschaft irgendwie, ja, hättet ihr vielleicht Lust, links und rechts von der Bühne irgendwie halt zu stehen? Das hat man dann wohl nach 2 Tagen wieder fallen gelassen, dieses Thema, weil man wohl da tatsächlich auch noch so ein bisschen daran geschraubt hat. Es wird wohl so eine Mischung aus Stehplätzen und Sitzplätzen irgendwie halt geben. Genau. Ist, glaube ich, das Studio, wo auch Voice of Germany produziert wird. Mhm. Das ist in Adlershof in Berlin. Findet am 22. Februar ab 20.15 Uhr ist es dann bei in der ARD dann zu sehen. Soll wohl irgendwie bis 23 Uhr irgendwie halt gehen. Und ja, ich gleich mal vorweg, ich kann da leider nicht per Twitter drüber berichten, weil wohl die Handys wieder einkassiert werden. Das ist wohl üblich bei solchen Fernsehproduktionen, jedenfalls da in Adlershof ist das wohl so. Und aber trotzdem werde ich mir das mal anhören und angucken und mal sehen, wie das Ganze so über die Bühne läuft. Ist sozusagen auch mein erster deutscher Vorentscheid. Ich war bei den beiden Clubkonzerten 2014 und 2015 dabei, aber eben nicht in diesen Endrunden, die dann, ich glaube, jeweils dann in Köln waren. Mhm. Da sind ja jetzt neue Moderatoren. Magst du was über die erzählen? Ja, die sehr, sehr umstritten sind, ne? Muss man mal so sagen. Einmal haben wir Elton, den man ja kennt, vor allem aus 1, 2 oder 3 oder natürlich aus TV Total, woher er kommt. Und Linda Zervakis, Tagesschau-Moderatorin, die ziemlich bekannt ist, aber noch gar nicht so bekannt ist durch Moderation von Unterhaltungssendungen. Das hat sie noch nicht so gemacht, allerdings beim Radio. Sie ist ja, ich glaube, sie kommt von Enjoy oder so. Da hat sie früher auch Musiksendungen bzw. Musik anmoderiert. Und ja, Enjoy, genau, bei Enjoy war sie und hat dort unter anderem als Nachrichtensprecherin, Redakteurin gearbeitet. Und jetzt versucht sie sich in einer Sendung, die ja ein bisschen unterhaltsamer ist. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass sie das gut kann. Also ich sehe das eher nicht so tragisch, wie es manche in irgendwelchen Kommentaren schreiben. Auch mit Elton nicht. Irgendwie mag ich Elton. Man muss ihn irgendwie mögen. Ich bin gespannt, wie das wird. Ich bin mal froh, nicht Barbara Schöneberger auf dieser Bühne zu sehen. Ja, die hat ja Terminprobleme. Die kann ja nicht. man weiß, ob das ein Vorwand ist, das weiß man nicht. Aber ich finde es ganz gut, dass es jetzt mal nicht Barbara Schöneberger ist. Deshalb bin ich gespannt, wie die beiden das machen werden. Also ich kann mir gut vorstellen, das wird lustig. Also ich habe immer so festgestellt, die besten Moderatoren von so einem ESC sind eigentlich immer die, die so ein bisschen auch mit Begeisterung dabei sind. Ja. Barbara Schöneberger, die hat sehr gut gemacht, aber auch ein bisschen zu professionell und immer so, so ironisch irgendwie halt auch, was mir nicht so wirklich so gut gefallen hat. Und ja, wenn man jetzt wirklich mal was Neues wagt, dann wird das wahrscheinlich, glaube ich, ist das auch mal ganz gut, das Ganze ein bisschen auch zu verjüngen. Linda Zervakis habe ich auch schon mal so bei Sketchen von Extra 3 auch schon mal gesehen. Also ich glaube, sie hat schon auch irgendwie so eine gewisse Ader zur Unterhaltung. Ja. Also als erstmal, du hast mir das ja damals oder vor ein paar Tagen oder Wochen irgendwie gepostet, die beiden machen das. Da war ja bei mir erstmal die Reaktion, ach du Scheiße. Weil es so unerwartet war. Ja, und mittlerweile kann man natürlich da so ein bisschen auch die Arbeitsteilung auch sehen. Ich glaube, Linda Zervakis wird dann mehr so die Moderation machen und Elton wird dann wahrscheinlich so ein bisschen mehr im Green Room irgendwie halt, glaube ich, rumlaufen. Was er, glaube ich, auch ganz gut kann. Ich glaube, beim Bundesvision Song Contest hat er das, glaube ich, auch immer gemacht. Ja. Und ich glaube, dass er das so ein bisschen mit Witz und so weiter dann auch gut begleiten kann. Und womöglich, ich weiß gar nicht, ob sie schon mal beide zusammengearbeitet haben. Nein. Ich glaube, sie kennen sich, aber ich glaube, sie haben, glaube ich, noch nie zusammengearbeitet. Ich kann mir das aber, glaube ich, schon ganz gut vorstellen. Und Linda Zervakis hat dann, ich weiß nicht mehr, wo das war, auch so wieder dieses Bild. Ich habe schon seit Kind und dann kam ich gerade aus der Badewanne. Im Bademantel habe ich dann den ESC geguckt, was man dann eben halt auch bei solchen Interviews dann natürlich immer sagt. Aber Elton hat auch irgendwie ESC-Erfahrung. Er hat ja auch so Filmchen dann in Oslo damals gemacht. Ich kann mich noch dran erinnern, wo er mit, ich weiß nicht mehr, wie diese blonde Moderatorin hieß irgendwie. Ich glaube, dass die mit Sido zusammen ist, wo die ja Norwegerin ist. Charlotte Engelhardt. Ja, genau. Und mit der ist er zusammen ins Restaurant gegangen und dann hat er irgendwie so einen Rinderkopf irgendwie gegessen, was da wohl irgendwie in Norwegen so eine Spezialität ist. Und war ganz witzig. Ja. Also insofern glaube ich, da könnte man sich bei Elton noch was gut vorstellen und ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass da auch, dass die beiden vielleicht dann in Lissabon vielleicht da auch noch mit irgendwelchen Filmen oder so vielleicht irgendwo der Elton zu sehen ist. Also ich glaube, erstmal ist es eine ganz gute Geschichte. Anke Engelke wird sich dafür, glaube ich, nicht wieder erweichen lassen. Und insofern ist das, glaube ich, mal eine ganz gute Ergänzung. Also ich denke das mal. Das glaube ich auch. Und ich glaube auf Elton, das war ja so diese Geschichte, wo Schreiber so ganz geheimnisvoll sagte, ja, mit einem davon hätte er eine gute Erinnerung an den ESC. Und das war dann wohl eben halt auch Elton. Und also insofern. Ich hatte erst gedacht, als Thomas Schreiber das sagte, dass sie vielleicht hier den Optenhöfel und die vom WDR irgendwie, Frau Heinrich irgendwie wieder reaktivieren wollten, weil die jetzt nun mittlerweile beide bei der ARD sind, aber das haben sie dann wohl doch nicht gewagt oder vielleicht. Wäre gegangen, nicht, wäre interessant. Wäre, glaube ich, auch ganz gut gegangen. Man hätte damit dann den Bogen wieder zu Lena irgendwie geschlagen. Und ich glaube, das wäre, glaube ich, auch eine gute Geschichte gewesen. Aber so denn. Ja. Also ich denke mal, dass das kann man, glaube ich, gut machen. Wir lassen uns überraschen, wie das dann aussieht. Vor allem, ich bin gespannt, wie es im Fernsehen aussieht. Da bin ich richtig gespannt, was da uns dargeboten wird von dem Bühnendesigner vor allem. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das in irgendeiner Art und Weise so ähnlich kreieren wie vielleicht Voice of Germany, so ähnlich. Also jetzt nicht mit den Sesseln und so weiter, aber dass man vielleicht mehr die Bühne in den Mittelpunkt stellt und die Sitzreihen und so weiter drumherum macht und eben halt, also im Grunde wie so einen kleinen ESC vielleicht da irgendwie macht. Keine Ahnung, wie viel da reingehen, aber ich schätze, es wird eine übersichtliche Zahl von vielleicht, sagen wir mal, 2000 Menschen oder so sein. Ich glaube nicht, dass das jetzt so ein ESC 10.000 Ding irgendwie halt wird oder so. Also ich denke mal, maximal werden sie da 5.000 Leute vielleicht irgendwie reinnehmen. Aber ich glaube, so viel werden das gar nicht sein. Also, nee, das glaube ich auch nicht. Und wenn man da sozusagen in der Show irgendwie schon mal so ein kleines ESC-Gefühl irgendwie macht, dann wäre das, glaube ich, schon eine große Hilfe. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt, den wir beide da auch so ein bisschen sehen. Es ist leider nur eine Show, ne? Leider ja. Ich würde mir auch zwei wünschen, wie es andere Länder, oder drei, wie es andere Länder ja auch schon machen mit Vorfinalen und so. Das Frankreich macht es ja gerade. Da ist ja nächste Woche auch, beziehungsweise jetzt, wenn man hört, in der nächsten Woche ist dann auch das Finale. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Also das haben sie schon sehr, sehr gut gemacht. Ich finde auch gut, dass man diese Künstlerinnen und Künstler schon vorher schon mal ein bisschen kennenlernt und auch schon mal den Song irgendwie gehört hat. Und ich glaube, das ist ganz gut, dann daraus sozusagen die besten 8, die sie ja wählen, oder die besten 8, die sie jetzt gefunden haben, und daraus einen Song nehmen oder beziehungsweise in verschiedenen Varianten mit Jury, Televoting und der Expertenjury von diesen dreien, wo Amir unter anderem drin sitzt in der Jury. Ich glaube, eine ganz gute Mischung gefunden. Also, wie gesagt, in deutschen Vorentscheid gab es auch eine Jury 2013. War das 13? Das war genau. Wo Cascada gewonnen hat. Und da hatten wir ja auch eine Jury, wo das ziemlich auch ausgebuht worden ist, die Jury-Voting, weil Cascada dadurch gewonnen hat. Naja, gut. Ja, da hat man dann so diese Mischung nachgeahmt, sozusagen, dass man beim ESC 50% Televoting macht, 50% Juryvoting. Und dann ist es natürlich manchmal so, dass eine Jury auch das Publikumsvoting ein bisschen überlagern kann. Das Publikum hatte sich ja für La Brassbanda damals entschieden und die Jury hat dafür gesorgt, dass dann Cascada nach Malmö gefahren ist. Das kann natürlich irgendwie auch immer wieder passieren, aber ich glaube, so eine Mischung, dass sich so gegenseitig so ein bisschen so kleine Korrektive, es müssen natürlich in den Jurys dann auch Leute sitzen, die auch wirklich den Sachverstand haben. Ja. Also ich finde es immer schwierig, wenn dann irgendwie der Künstler XY irgendwie halt nur, weil er jetzt gerade eine Platte promotet, dann eben halt in der Jury sitzt. Und ich glaube, das zeichnet nicht unbedingt immer gleich jeden Künstler oder jeden Musiker dazu aus, darüber abzustimmen. Und das ist dann halt so. Ich denke nur auch immer so ein bisschen, wenn man, sag mal, dieses Gedeck mit 3 Shows, irgendwie 2 Semifinals und so ein Finale irgendwie halt hat, das Publikum kann sich auch besser sozusagen mit den Künstlern identifizieren. Also wenn ich das jetzt in Frankreich irgendwie halt so sehe, da ist es dann jetzt halt so. Dann hat man da so ein Finalgedeck. Und jeder fängt jetzt irgendwie so an und vielleicht bei Twitter irgendwie so Team sowieso irgendwie halt auch so zu posten. Und es bildet sich so eine Art Fanbase irgendwie für den einzelnen Künstler. Und es wird dann auch viel mehr auch in der breiten Öffentlichkeit auch sozusagen wahrgenommen, dass da jemand darum kämpft, für uns beim Eurovision Song Contest irgendwie halt aufzutreten. Mhm. Und das kann man halt bei einer Show nicht so wahnsinnig gut. Also da muss man dann schon sehr viel Werbung im Vorfeld machen, damit an diesem Abend wirklich dann auch die Leute sich das dann auch anschauen. Und das ist, glaube ich, das müsste man vielleicht im nächsten Jahr noch mal so ein bisschen fortentwickeln. Dass man dann vielleicht sagt, wir hatten ja so eine Vorstufe, wo 20 Kandidaten zur Wahl standen. Und wenn man dann vielleicht diese 20 Kandidaten verteilt auf 2 Semifinals macht und meinetwegen dann 4 jeweils weiterkommen lässt und dann hat man dann 8 oder meinetwegen 6 im Finale, je nachdem, wie man das dann von den Regeln halt ausgestaltet. Und ich glaube, das könnte vielleicht so für die Zukunft, aber bitte jetzt nicht so wieder nächstes Mal, keine Ahnung, nächstes Mal sollen die Müllwerker dann irgendwie drüber abstimmen, weil das jetzt irgendwie so eine neue Idee ist. Also das muss schon halt irgendwie dann. Und nicht jedes Jahr dann den Namen ändern, sondern wir wollen da auch irgendwie mal so einen Titel haben, unter dem das, also es gibt ja auch in Ungarn Erdal und es gibt irgendwie Esti Laul in Estland und wie sie alle heißen. Das sind halt feste Marken, ne? Das ist halt irgendwie, da kann sich der gemeine Zuschauer kann sich was drunter vorstellen und dann weiß er, das ist das und dann wird das ungefähr so und so ablaufen. Also es war im letzten Jahr zum Beispiel so, dass man viel zu viel erklären musste. Und da ist selbst, weiß ich, wie es dir ging, aber uns beide, die wir das jetzt irgendwie auch ein bisschen intensiver verfolgen, ich habe den Durchblick im ersten Moment ein bisschen verloren, wo ich so dachte, wie soll das jetzt über die Bühne gehen, verstehe ich nicht. Also das hat Barbara Schöneberger dann noch ganz gut irgendwie halt so moderiert und wie geht's jetzt weiter und so weiter. Aber da ist dann nachher so die Panne passiert, dass Levina gegen sich selber gesungen hat. Also das war halt alles so ein bisschen, das war so ein bisschen schwierig. Und man sagt ja immer, ich glaube, in Hollywood sagt man immer so, wenn man jetzt einen Film irgendwie bei einem Produzenten irgendwie oder beim Geldgeber irgendwie halt unterbringen will, muss man diesen Film in 3 Sätzen irgendwie erklären können. Und so muss das, glaube ich, bei so einer Show, glaube ich, genauso sein. Aber ich finde, insgesamt ist es jetzt erstmal, glaube ich, eine gute, eine gute Entwicklung und wir sollten da alle mal so ein bisschen auch dahinter stehen, dass das dass es zu was Gutem wird. Ja, okay. Also ich glaube, es ist so ein bisschen auch wie ein Lottogewinn, das Lena damals gewonnen hat. Und wir haben uns irgendwie, glaube ich, alle zu sicher genommen, das wird jetzt in den nächsten Jahren immer so laufen. Deswegen hat man ja auch immer wieder versucht, einen Lena zu finden. Ja. Das ist ja das Problem. Ja, und das ist halt irgendwie, ich glaube, das ist so ein bisschen Glücksspiel. Und also wenn ich mal so überlege, in den Niederlanden war es ja auch so, viele Jahre niemals ins Finale gekommen. Und dann ist irgendwie ab 2013 mit Anouk, von da an ist da der Knoten geplatzt und bis auf 2015 sind sie bisher jetzt immer ins Finale gekommen, auch mit guten Platzierungen. Das ist halt manchmal dieses Spiel und manchmal sind wir halt mal für länger auch die Letzten. Das ist halt leider auch dieser Wettbewerb, ne? Ja, man hat irgendwie noch nicht verstanden, ich glaube, Deutschland hat nicht verstanden, dass man weiterdenken muss als das, was wir jetzt machen. Mhm. Das machen ja andere Länder. Wenn man Frankreich sieht, wie das hat sich ja ähnlich entwickelt jetzt in den letzten Jahren, seitdem Amir und dort vertreten war und es einen neuen Head of Delegation gibt, macht man sehr, sehr viel. Und man hat bisher immer ganz gute Künstler gehabt, obwohl letztes Jahr nicht ganz so gut die Platzierung war von Frankreich. Aber man hat eigentlich in den letzten Jahren immer sehr, sehr gute Künstler gehabt. Also da muss man Frankreich echt lassen. Das ist, für mich ist Frankreich sozusagen der aufsteigende Ast. In dieser Linie. Da gibt es ja andere Länder, die eher absteigen in Astern, sowas wie Irland oder Irland ist ganz tief unten für mich. Großbritannien versucht es. Ich weiß nicht, ob sie das mit diesen You Decide hinbekommen. Das muss man sehen. Die Künstler kennen wir natürlich noch nicht. Ja. Ja, machen wir weiter, oder? Wir machen weiter. Ja, ich gucke gerade noch mal in unseren Chat. Wir sind natürlich so in der Diskussion, dass wir natürlich auch gar nicht gelesen so haben, sehr gelesen haben. Aber ich gucke hier gerade. Also, Quatschel schreibt, ich bin schon lange dafür, dem NDR die Hoheit über den ESC zu entziehen und mal einen anderen Rundfunk ranzulassen oder eine Kooperation mit mehreren. Ja, mit der Kooperation würde ich, glaube ich, auch unterstützen, weil das macht es dann eben halt aus, wie wir ja schon gesagt haben, dass die Musikkompetenz ja nicht so doll ist beim NDR. Und vielleicht sollte man sich dann einfach mit irgendeinem Sender dann auch zusammentun. Die Frage ist dann natürlich, welchen Sender nimmt man dann? Also ich wüsste jetzt in Deutschland keinen. Nein, also ich wäre jetzt nicht so dafür, dem NDR diese Hoheit zu entziehen. Nee, nicht, aber welcher Sender in Deutschland käme dafür denn in Frage? Naja gut, ich sag mal, vielleicht könnte man da tatsächlich mehr mit ProSieben und der Voice of Germany da ein bisschen mehr noch kooperieren, was man sicherlich so intern schon tut, denn sonst hätte man ja da auch nicht so viele dieser Künstler auch vorgeschlagen. Ja. Aber ich weiß es nicht, ob es immer was bringt, irgendwie sozusagen da dem Sender da irgendwie halt da was zu entziehen. Ne? Das ist halt dann irgendwie. Naja. Übrigens, die Aussage von Quatsche finde ich auch schön. Außer man nimmt Studenten für die Umfrage und hinter Seminar, dann kostet es nicht. Er hat recht. Man darf im Studium, wenn man irgendwie was Geisteswissenschaftliches studiert, irgendwelche Umfragen und Erhebungen machen und das wird sehr gerne von irgendwelchen Vereinen oder so genutzt, um kostenlos irgendwie eine Umfrage hinzubekommen. Und er hat recht. Schreibt Martin noch, nachdem ich mir die beiden Halbfinale aus Frankreich angesehen habe, finde ich das Verfahren in Deutschland gar nicht so schlecht. Das, was in Frankreich gemacht wurde mit dem Halbfinale, hat der NDR mit den Panels gemacht. Ich hoffe nur, wir haben vernünftige Lieder. Ja, ich glaube, das ist so der Knackpunkt. Es ist jetzt im Moment sozusagen der Teppich irgendwie halt gelegt, dass man so denkt, ja, ist ganz gut. Wenn jetzt die Lieder, was ich nicht vermute, aber so eher mau sind, dann wird man sagen, ja gut, wozu habt ihr das jetzt da, dieses Riesentheater gemacht? Aber ich glaube, sie haben schon ganz gute Komponisten und Texter sozusagen da jetzt auch am Start, die jetzt die Künstler auch unterstützt haben. Mhm. Das könnte ich mir Tobi schreibt, Elton finde ich gut, lockt vielleicht Zuschauer, da er momentan bei Wer weiß denn sowas viel zu sehen ist. Ja, da ist er irgendwie im Panel dann, glaube ich, auch, ne? Genau, mit Hoeker. Ja. Ja. mit Bernhard Hoeker. Mhm. Und Guy Flaume moderiert das ja. Und Tobi schreibt, mir ist immer noch nicht klar, wie Lena gewinnen konnte. 10. Platz, glaube ich, war Frankreich letztes Jahr. Nee, Televoting war das. Okay, das ist dann noch mal. Ja, also das ist natürlich mit Lena auch so. Ich hätte das auch nie gedacht, weil ich kann mich immer noch so dran erinnern, da gab es so einige Auftritte, da war sie unter anderem, glaube ich, bei Wetten, dass damals. Und da war es ziemlich schlecht. Da war es nicht so gut und da müssen sie ja im Hintergrund sehr stark geschraubt haben. Sie haben ja Background-Sänger ihr dazugegeben, die ihr so ein bisschen so einen gesanglichen Teppich irgendwie bereitet haben. Und sie war, glaube ich, an dem Tag einfach auch super gut drauf. Weil es gibt irgendwo, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, so ein YouTube-Video, wo sie beim Juryfinale aufgetreten ist, wo sie ja nicht so gut, bei den Jurys ja nicht so gut abgeschnitten, also da war sie Zweiter oder Dritter oder so. Und da sieht man an diesem Video auch, ja, das ist auch nicht so stark wie ihr Auftritt dann beim Finale an dem Samstag. Ja. Und das hängt natürlich auch immer davon ab. Da sind schon so manche gute Sänger daran gescheitert, weil sie eben jetzt im Hintergrund haben, oh Gott, ich singe jetzt hier vor 120 Millionen Menschen. Und ich glaube, ich kann ja eh nicht singen, aber ich würde noch nicht mal mehr einen Ton rausbringen, wenn ich da vor diesen 10.000 Menschen da stehen würde. Ich glaube, das ist auch noch mal so ein Druck. Und ich glaube, Lena hat da, glaube ich, eher so eine Arschcoolness, dass sie dann sagt, ich mach das jetzt einfach. Und das hat ihr, glaube ich, auch dazu verholfen, weil es war 2010, fand ich schon, da waren so einige andere Titel, wo ich so dachte, da haben wir niemals eine Chance. Und ich sag ja, das ist so wie so ein Lottogewinn, glaube ich. Das wird, glaube ich. Martin schreibt übrigens gerade Goldkirchenchor. Wir sollten noch einen Goldkirchenchor aufmachen. Was nein, mit mir? Nee. Wir werden nicht im Chor. Wir werden keinen Chor aufmachen. Vergesst es. Nein, ich schnacke lieber klug über den ESC und lass die anderen dann lieber singen. Gut, dann sind wir soweit erstmal durch. Nächstes Mal machen wir in der 14 machen wir dann nur einen Schwerpunkt zum deutschen Vorentscheid. Das ist dann der Sonntag nach dem Vorentscheid und ich werde vor Ort da sein. Also wir werden dann nicht davon berichten, sondern weil ich darf ja leider nicht das Handy mit reinnehmen. Aber wir werden dann so ein bisschen auch miteinander abgleichen. Wie war es in der Halle und wie sah es nachher vom Fernseher aus? Insofern wird das, glaube ich, noch eine interessante Sache. Aber wir sind natürlich noch nicht durch. Denn jetzt kommen ja die nächsten Vorentscheide. Beziehungsweise es gab ja schon eine Entscheidung in Albanien, nämlich, ne? Genau. Eugen Buschbepa. Oder wenn ich das so richtig sage, ich weiß es nicht. Der mit Mal gewonnen hat eine, sagen wir, ist das Rockballade? Kann man das so überhaupt? Ich habe irgendwo gelesen, dass einer schrieb, das ist ein Rockwalzer. Ein Rockwalzer. Mhm. Das will ich ja sehen, wenn die Leute da mit Barockkostümen dann anfangen, Walzer zu tanzen. Nee, ich glaube, das möchte ich gerne sehen. Ist wahrscheinlich so also Rockwalzer. So ein bisschen. Aber es ist ein guter Song. Also ich muss ihm echt sagen, es ist ein toller Song, der auch im Radio so laufen kann, wie er ist. Ich mag ihn, ich höre ihn sehr gerne, auch so nebenbei. Ich habe ihn wahrscheinlich auch schon schön gehört. Das macht man ja in der vorentscheidenden Song sowieso immer ein bisschen, dass man sich Songs schön hört. Toller Song. Die Sendung ist natürlich, das Festival Ikenges ist natürlich immer sehr einschläfernd, finde ich, weil es mehr eine Talksendung ist als alles andere. Und deswegen ist das sehr, sehr anstrengend und auch die ganze Werbung, die da läuft. Ich glaube, das Geile ist ja, das wird ja ein großer Telekommunikationsanbieter dort als Werbepartner genommen, obwohl die gar kein Televoting haben. Gut. Mhm. Aber ansonsten ist es eine interessante Sendung, finde ich. Also, die haben auch sehr oft Italien dazu zugeschaltet, ne? Also, ich weiß nicht, wie oft die Italien dazu geschaltet. Die haben sozusagen als Vorlage wie heißt das? Dingsfestival hier. Das ist Sanremo, meinst du? Mhm. Ja. Da der oft Italiener und auch den Head of Delegation von Italien da zugeschaltet hatten, warum auch immer. Also bei diesem Festival Ikenges weiß ich jetzt nicht namentlich, es haben wohl aber eine ganze Menge auch italienische Musiker daran teilgenommen. Italien und Albanien hängen ja, glaube ich, immer. Ich glaube, es gibt auch viele Albaner, glaube ich, in Italien, glaube ich, die dort arbeiten. Und von daher ist da, und das ist ja, also dieses Festival Ikenges gibt es ja auch schon, glaube ich, seit 56 Jahren, ist dann aber auch so in dieser Tradition des Sanremo-Festival mit Orchester und so weiter. ist immer ein schöner Auftakt, ist ja meistens immer so, das war diesmal, glaube ich, vor Weihnachten, gibt es auch irgendwie so eine Art Vorrunde. Und damit kann man so ein bisschen diese Vorentscheidssaison beginnen. Und ja, und es zieht sich hin. Das ist halt irgendwie. Nein, aber mir gefällt der Song ganz gut. Ich habe irgendwo noch rausgeschrieben, er hätte auch so eine Art Spitznamen, nennt sich Genti. Und ja. Er war selber auch in Italien, auch auf diversen Festivals. Ich finde den Song sehr toll. Er hat nur so zwei Knackpunkte. Der eine ist natürlich, er muss von 4:30 auf 3 Minuten runtergekürzt werden. Kann manchmal eine Einbuße des Songs dazu führen. Und eine andere Gefahr sehe ich wieder, das machen sie in Albanien leider auch immer wieder, dass sie es auf Englisch machen oder so ein Mischmasch. Und meistens verlieren die Songs daran ein bisschen. Ja. Ich finde es, also bei mir ist es immer so, ich denke mal so, Leute, bleibt bei einer Sprache, ob es jetzt nun Englisch ist oder so, das bleibt erstmal so dahingestellt. Ich finde immer, da ja jede Sprache auch einen anderen Klang hat, und das Albanische hört sich jetzt auch nicht so schlecht an, denke ich manchmal so, Leute, bleibt bei eurer Sprache, das könnte euch irgendwie zum Vorteil geben. Also ich habe jetzt zum Beispiel neulich das neue Album von Francesca Michelin mal durchgehört. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Italienisch heißt, nennt sich irgendwie 2640. Und da ist einfach so, wo ich so denke, boah, Italienisch ist so eine coole Stimme für Musik. Also die könnte auch die Sperrmülltermine für Mailand irgendwie da vorlesen. Ich würde immer noch sagen, boah, wie geil. Und das ist natürlich irgendwie so, und sie hat das damals, sie ist ja 2016 für Italien angetreten und hat dann ja auch so einen Mix aus Italienisch und Englisch gemacht, wo man so denkt, warum machst du das? Also lass es doch einfach. Italienisch ist eine so tolle Sprache und beim Albanischen ist es so ähnlich. Und das war eigentlich so, auch Lindita Hadimi oder so hieß sie, glaube ich, vom letzten Jahr. Da fand ich die albanische Version auch wesentlich stärker. Und da denke ich immer so, Leute, bleibt bitte dabei. Und das hoffe ich, dass Eugen Buschpepper das irgendwie halt auch macht, dass er wirklich. Aber er hat das schon angekündigt, glaube ich. Ne? Er möchte das gerne in Albanisch haben. Ja, super. Genau. Aber er muss dazu sagen, er lebt auch in Italien. Also er lebt nicht mehr in Albanien, aber deswegen ist das auch diese Verbindung wieder da. Mhm. Er war auch mit seiner Band Sunrise als Vorband oder als Vorgruppe beim Deep Purple Konzert in Tirana zum Beispiel. Ah, okay. Und da hat er wahrscheinlich so ein bisschen Rock Sachen geschnuppert. Er hat auch eine tägliche bei einer täglichen Talkshow im Fernsehen eine Band begleitet. Dort war er sozusagen Hausmusiker beziehungsweise Bandmusiker in einer Band und hat dort gesungen. Und deswegen ist er auch so ziemlich bekannt in Albanien geworden durch diesen Einsatz in dieser Talkshow, wo er dann hat sozusagen wie ein TV Total, es ist nicht eine Talk, nicht wie TV Total, aber sowas Ähnliches, hat er dort begleitet, musikalisch. Mhm. Ja, also und vor allen Dingen, das ist so, da sind so, so gewisse Gitarrenklänge, wo man halt auch so, ja, die Herkunft einfach auch hört. Mhm. Also es ist mal auch was an. Und also wie gesagt, es waren auch sehr viele zähe Songs dabei. Oh, und es war ja wohl ein sehr, ich hab tatsächlich auch nicht bis zu Ende geguckt, aber es soll wohl ein sehr frenetischer Applaus gewesen sein und da blieb dann auch der Jury auch wohl nichts anderes übrig, als Eugen Buschpepper da irgendwie zu wählen. Die haben ihn nach vorne gebeten. Ich habe es gesehen, den Auftritt, ja, die hatten ihn noch mal nach vorne gebeten, um nach Applaus sozusagen entgegenzunehmen. Mhm. Das war schon heftig, das war bei ihm wurde am meisten geklatscht. Ja. Und das Lustige ist, dass ein Favorit, der auch in der Community sozusagen als Favorit galt, auch gewonnen hat. Das ist in Albanien eher unüblich, ne? Mhm. Mhm. Ja, also wie gesagt, das fand ich super. Ich guck gerade mal, also, ach so, Martin schreibt gerade, Albanien war eine Kolonie vom faschistischen Italien. Also dann ist da wahrscheinlich also vielleicht auch keine besonders positive Verbindung, aber da gibt es eben halt dann diese Verbindung. Tobi schreibt, die Kürzung des Liedes wird dem, denke ich, gut tun. Da es recht lange zum Refrain dauert. habe gehört, dass der Sänger auf Albanisch singen will. Das hattest du ja auch schon gesagt, Dennis. Ja, genau. Also ich finde das nicht, weil das ist schon so ein Lied, was so ein bisschen angelegt ist auf diese Länge sozusagen. Ja, das und baut das, auf. Ja. Das wird immer stärker. Also wird er erst langsam und dann geht es ja richtig mit dem, mit diesen Gitarren und so weiter los. Ja. Es ist ja extra so, dass dieser Aufbau ist so gewollt. Ja. Es ist extra so gedacht. Ja. Und dann ist es schwierig auf diese 3 Minuten. Wir können uns ja noch erinnern an Francesco Gabbani irgendwie. Ja. Und da hat man so einen ganz komischen Cut irgendwie reingemacht. Und dann war es nicht mehr das Lied, was es vorher war. Und das ist halt dann wirklich dann ganz, ganz schwierig. Da irgendwie halt dann auch eine gute ich mochte die typisch albanische Ballade auch mehr, aber Eugen hat verdient gewonnen. Ja, das ist doch gut. Also das finden wir auch. Ja, also ich bin jedenfalls sehr gespannt. Ich persönlich denke auch immer so, die Albaner, die kommen ja auch selten ins Finale. Ja. Oft sind sie manchmal besser als ihr Ruf, aber es ist dann doch zu speziell, dass es dann wahrscheinlich auch nur in Albanien oder Umgebung irgendwie halt gut funktioniert. Aber ich glaube, dass dieser Song von Eugen Buschpepper kann da, glaube ich, so ein bisschen die Brücken schlagen sozusagen, dass das vielleicht auch was werden kann. Wir machen weiter und zwar mit Georgien, Iriao. Ja, Iriao. Mhm. Eine Band, die so ein Ethnofolk macht, kann man sagen. Der Bandname ist dem Juchza entlehnt. Tiraro Uraro, der als Lautmalerei beim Krimatschuli, dem georgischen Jodeln, benutzt wird. Okay. Eigentlich ist die Band 7-köpfig, das geht natürlich nicht. Also am Anfang wurde sie 7-köpfig. Sie gilt als die erste Band mit Jazz, die mit georgischen Volk das verbindet. Der Bandgründer lebt in Deutschland. Lustigerweise war die andere Absturzband, die war ja auch so komisch. Das Shin featuring Mariko Eberaldise, die hatte ja so einen seltsamen Fallschirm auf der Bühne. Und dieser Song war ja richtig schrecklich. Ich fand ihn ganz schrecklich. Damals, 2014. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wiederholen will. Also das ist jetzt halt die Frage. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde das sehr, sehr schwierig, dieses Ethno-Jazz Gedingse. Weiß ich nicht, ob man da nicht wieder auf die Schnauze fällt, ne? Also es ist sehr anspruchsvoll, würde ich mal sagen. Ja, extrem anspruchsvoll. Ja, ich finde es also auch nicht schlecht. Die sind ja auch bei verschiedenen, ich habe hier aufgeschrieben, sind eigentlich bekannt geworden 2014 bei so einem Borneo Jazz Festival in Malaysia. Genau. Dieses Video, das stellen wir dann auch mal in die Shownotes auch mal rein. Könnt ihr euch dann irgendwie auch mal nochmal angucken. Und diese georgische Band, das war ja von 2014, auf die du ansprichst, war ja jetzt nun auch nicht schlecht. Das war nur alles ein bisschen zu anspruchsvoll. Wenn ich mir das so ansehe, die haben ja auch so eher so Sachen, die so über 6 Minuten irgendwie halt gehen. Da in diesem Stile etwas zu finden, was man so innerhalb von 3 Minuten abfiedelt, das könnte natürlich ein bisschen schwierig sein. Ja. Nichtsdestotrotz gehen die Georgier natürlich da immer mit so einem gewissen Anspruch und gehen natürlich ganz oldschool auch, wollen natürlich auch ein bisschen zeigen, was ihre Kultur irgendwie halt kann. Dieses Jazzige lebt ja auch immer so ein bisschen so von so einer gewissen Spontanität. Und das geht natürlich auch alles dann irgendwie halt so nicht. Aber das, was ich bisher von dieser Band irgendwie halt dann auch schon gehört und gesehen habe, fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Also es ist natürlich fernab von schwedischen Pop irgendwie und das, was wir so gewohnt sind zu hören. Insofern, ich glaube auch eher so in der Art, vielleicht könnten sie da wahrscheinlich auch eher scheitern. Man weiß es aber auch manchmal nicht, wie der Zuschauer tickt, wenn es dann so heißt, das war wenigstens mit Abstand die Band, die wirklich Musik gemacht hat, weiß man es nicht. Also es hängt dann auch immer so ein bisschen davon ab, wie der Zeitgeist eines solchen ESCs irgendwie halt auch so ist. Mhm. Jedenfalls fand ich das sehr spannend. Aber ich habe mir auch so gedacht, einer muss wohl rausfliegen, da müssen sie wohl irgendwie Streichhölzer ziehen oder so, weil es können ja nur 6 Leute immer jeweils auf die Bühne, das ist ja so eine Regel. Und selbst, das gilt ja auch dafür, das macht man ja mittlerweile auch, dass man die Backings mitunter hinter die Bühne stellt, dass man nur den Sänger direkt auf der Bühne, aber das zählt dann auch mit. Also da kann jetzt halt nicht der 7. Sänger oder so, ich glaube, das sind irgendwie 3 Sänger oder so. Also ich sag mal so, ich hatte schon mal geguckt, also den Schlagzeuger kann man ja nicht zu Hause lassen oder die Leute, die Instrumente spielen, also wird man wahrscheinlich unter den, ich glaube, da sind 3 oder 4 Sänger sind da irgendwie da drunter. Da wird man wahrscheinlich einen zu Hause lassen oder einer steht irgendwie neben der Bühne oder wie auch immer. Oder der eine singt im Semifinale und der andere im Finale oder so. Das weiß man nicht. Aber das müssen die ja unter sich ausmachen. Da werden sie sich ja schon irgendwie was bei gedacht haben. Was man wohl noch nicht weiß, ist, ob es da wohl so einen nationalen Vorentscheid gibt, wo man irgendwie, wo dann das Publikum entscheidet, die Songs auswählen oder ob sie dann wirklich. Haben sie ja schon mal gemacht, ne? Dann ganz, ich glaube, bei 2016. Bei Online-Voting. Genau. Ja, bei so einem Online-Voting, ja. Na, da haben die dann irgendwie auch 4 oder 5 Songs irgendwie dann zur Wahl Mika gestellt. Mika Koratschow und die Young Gregorian Lolitas. Genau. Da hatten sie ja diesen, gab es ja mehr Rock-Songs und so und dann konnten die Zuschauer auswählen, sogar Leute, die nicht in Georgien gelebt haben, konnten dort mitwählen. Okay. Mhm. Also sind wir mal gespannt. Also ich bin auch gespannt. Von diesem Festival stelle ich mal das Video in die Shownotes rein. Dann könnt ihr euch, das geht so irgendwie 6 Minuten, ist aber also ist jetzt nicht schlecht. Also das kann auf jedem Jazz-Festival, wir haben ja hier in Hamburg, das findet auch immer so im Mai statt, hier dieses Elbjazz-Festival. Und das ist dann auf mehreren Bühnen hier im Hamburger Hafen. Und da sind auf den Bühnen sind auch solche Gruppen sind da. Und da würden dann alle sagen, oh, wie geil. Also das ist halt so, nur eben wie gesagt, früher bei irgendwelchen Aufsätzen im Deutschunterricht, wenn ich da irgendwie halt dann was anderes geschrieben habe, als das Thema vorgegeben war, hat man dann drunter geschrieben, ja, Thema verfehlt, ne? Also so könnte es dann sein wahrscheinlich. So würde ich es dann wahrscheinlich versuchen, diplomatisch auszudrücken. Dann kommen wir zur Mutter aller Vorentscheide. Das sagt man gerne zum Melodifestival 2018. Es gibt jetzt insgesamt wieder 28 Songs. Nee, doch. Doch, 28 Songs. Viele bekannte Leute dabei. Mariette zum Beispiel ist wieder dabei. Dann haben wir unter anderem auch Martin Allgrim, kenne ich. Margarete ist dabei, die ja doch in Polen, glaube ich, aufgetreten ist, ne? Im Vorentscheid war, glaube ich. Also sie hat beim polnischen Vorentscheid 2016 teilgenommen, da wurde sie Zweite. Und sie hat 2015 den MTV Europe Music Award als Best Polish Artist irgendwie bekommen, habe ich mir aufgeschrieben. Genau, dann haben wir noch Sami und Viktor, die immer irgendwie in diesen Vorentscheiden entweder halbnackt mit Unterwäsche irgendwie auf der Bühne sind und irgendwelche komischen Lieder singen. Da schauen wir mal, wie das wird. Ich bin nicht so ein Fan von den 2 Jungs, von daher. Kiki Danielsen kenne ich auch vorher, die war auch schon mal im Melodiefestival einige Male, macht eigentlich so Schlager. Ja, die hat auch sogar schon ESC-Erfahrung. Ja, genau, sie war so. Sie war ein Teil des Duos Chips, was 1982 daran teilgenommen hat. Und dann 1985 war sie noch mal als Solokünstlerin. Also sie hat in beiden ESCs einmal Platz 8 gemacht von 18 und dann Platz 3 sogar 1985 von 19. Ja, immerhin, ne? Mhm. Also, aber ich glaube, so etwas ist versucht, machen die nur rein, um mal zu gucken, ach, was können wir nehmen. Ich glaube nicht, dass sie gucken. Also sie wird wahrscheinlich so Schwedenschlager machen. Typische Schwedenschlager. Dann müssen wir mal sehen, wie das so wird. Der Rest, was haben wir noch so, die bekannt sind? Eigentlich Martin Almgren kenne ich aus anderen Sachen so. Ich habe ja auch eine eigene Sendung bei Radio Tonkuhle, wo ich so skandinavische Musik unter anderem vorstelle. Da hatte ich ihn auch schon mal drin. Der ist für mich jetzt nicht ganz unbekannt. Elias Abbas, ich weiß gar nicht, ist das nicht die Ach, Elias, was? Nee, das ist sie nicht. Schade, ich habe jetzt gedacht, es gab auch noch so eine andere, die auch so eine Dance-Band-Musikband hat, das ist sie nicht. Aber gut. Ansonsten sind die anderen ziemlich unbekannt. Ich kenne die anderen nicht. Da man diesen Titel noch nicht kennt. Und ach so, und Jessica Anderson kennt man vielleicht. Sie hat bei Fame mitgemacht. Die haben 2002, glaube ich, 2003 in Riga teilgenommen. Mit Give Me Your Love. Da ganz gut und ganz gute Platzierung damals gemacht. Ja, Platz 5 haben sie da gemacht. Genau. Mhm, genau. Genau. Ja, also es ist eine sehr gute Mischung. Also es geht ja über 4 Runden. Ja. Wie ist das jetzt? Die ersten beiden Plätze kommen dann automatisch ins Finale. Der dritte und vierte kommt dann in dieses sogenannte Andra Chasen. Das ist, oder Chansen. Und das ist sozusagen so eine Second Chance, wo man dann sozusagen sich nochmal. Ja, genau. Und da treten sie im Duell jeweils an, so genau, pärchenweise. Genau, und da fliegt immer einer raus, genau. Genau, und dann fliegt. Und der einer davon geht dann immer weiter, der andere fliegt dann raus. Und dann hat man sozusagen ein Finale. Und das ist sozusagen wie so eine Art Tournee durch Schweden. Also, es ist einmal in Karlstadt, in Göteborg, in Malmö, in Önsköldvik, also ich bin leider dem Schwedischen nicht so mächtig, Kristianstad. Und dann am 10. März ist es dann in Solna, also bei Stockholm ist das in dieser, ich glaube, Friends Arena. Und ja, und also die Schweden, die leben natürlich da so eine Art zweiten ESC sozusagen auf nationaler Ebene. Und was das Schöne ist, also es kehren auch wirklich ganz viele Leute auch immer wieder zurück. Also ich habe hier auch noch mal aufgeschrieben, also Benjamin Ingrosso, der war 2017 beim Melodiefestivalen dabei, dann ja Sami und Viktor hast du ja schon erzählt, 2015, 2016 waren die dabei. Dann habe ich hier noch aufgeschrieben diese Mimi Werner, die 2016 mit so einer ja so Pop Country Geschichte, das fand ich irgendwie auch ganz gut, ist aber glaube ich auch nicht weitergekommen. Ja, dann haben ein paar Leute haben auch so ESC-Erfahrung. Da ist noch diese Felicia Olsen, die war Platz 2013. Und ich glaube, eine ganz große Favoritin könnte diese Mariette irgendwie halt sein, die bereits 2014, 2015 und 2017 irgendwie dabei war. Ich glaube, letztes Jahr hat sie sich, glaube ich, ziemlich gut irgendwie, glaube ich, schon platziert. Und ja. Vielleicht könnte es ja sein, also Sanna Nielsen hat ja auch 7-mal irgendwie versucht und ist dann irgendwann gepasst. Also insofern glaube ich mal, das wird eine interessante Geschichte. Ja, lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Jetzt sagt ihr da irgendwie wahrscheinlich auch so, wie jetzt dabei sein. Wir haben auf unserer Seite escgreenroom.de haben wir oben unter dem Link Stream haben wir alle Streams aufgelistet und unter anderem dann natürlich auch die vom Melodiefestivalen. Das ist sogar in zweierlei. Ich glaube, das eine ist dann normal, das andere ist in Gebärdensprache sogar. Also die machen dann ziemlichen Aufwand auch im Internet, dass also auch die internationalen Zuschauer sich das auch angucken können. Ja, stimmt. Und es lohnt sich. Sie überlegt einen englischen Kommentar zu machen. Letztes Jahr schon, das gab es leider nicht. Aber es gab da die Gerüchte, dass man das überlegt, auch einen englischen Kommentar, einen Stream mit englischen Kommentar anzubieten. Ja, das wäre auch, glaube ich, ganz gut, weil man hat das ja ganz oft, wenn man sich dann so die Vorentscheide irgendwie anguckt. Bei der Musik ist es ja nicht so schlimm, aber man kann natürlich dann manchmal nicht so dem Geschehen so folgen, wie sind jetzt die Regeln oder so, weil man eben dann auch der Sprache nicht mächtig ist. Wenn man jetzt zum Beispiel das ungarische Adal irgendwie sich anhört oder so, dann weiß man natürlich irgendwie halt auch nicht so recht, was geht da jetzt vor sich. Man kann es so ein bisschen erahnen oder man kann es irgendwie. Bei Schweden kann man es auch noch gut erahnen, weil viele Wörter man auch irgendwie noch in Sinn bringen kann. Weil das ja dem Deutschen sehr, sehr ähnlich ist. Ja, ist aber schon schwierig. Also ist schon schwierig, ist nicht einfach, das stimmt, aber es ist immer noch irgendwie, man kann irgendwie noch, wenn man das irgendwie raus hat, ich habe zum Beispiel immer noch nicht verstanden, wie diese Herzen funktionieren, die sie da unten nehmen. Also, da weißt du, die haben immer unten diese zwei Telefonnummern, einmal mit, wo man dann dieses Herz zum Blinken bringen kann. Ich weiß noch gar nicht, wofür man das überhaupt braucht. Aber das habe ich noch nie verstanden. Ist aber auch nicht so wichtig, für die Sendung zu verfolgen. Aber man hatte diese, ich glaube, es ist so ein Stimmungsbarometer bei dem Song. Ne? Ja, die haben ja irgendwie da auch so eine App, wo man dann praktisch sich runterladen kann. Und dann auch so ein Herz drücken kann. Da kannst du auch so ein Herz drücken und dann kannst du irgendwie da diese Stimmung, wie der Song gefallen hat, sozusagen. Ja, ja. Ja, nee, man hat als Zuschauer auch nicht so wahnsinnig lange Zeit, um sozusagen abzustimmen. Gerade bei diesen Andra Chansen ist es dann ja auch so, da geht das ja dann im Duell und das muss dann schnell entschieden werden. Also da hat man dann sehr kurze Zeit, das da sich daran irgendwie auch zu beteiligen. Aber sie haben es natürlich, also das ist natürlich wen das mal interessiert, der sollte sich mal das Melodiefestival oder eine Show davon mal an. Das geht, also diese Runden sind auch relativ kurz. Die sind, glaube ich, nur so, so 90 Minuten genau. Und nur das Finale ist dann ein bisschen länger. Und das ist das, was wir vorhin ja auch so sagten mit dem deutschen Vorentscheid. Das ist natürlich, wie sie Schweden machen, vielleicht auch ein Tick übertrieben. Aber die Schweden leben das eben halt auch. Und das ist ein Riesenereignis. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich eines der besten Einschaltquoten im Jahr in Schweden. Ja, über 80%. Und man kann sich dann so langsam mit, also die Schweden machen ja zum Beispiel eigentlich fast bis zuletzt ein großes Geheimnis und veröffentlichen dann auch nur so Snippets von diesen Songs. Und erst so kurz davor oder so oder in der Show hört man sie dann zum ersten Mal. Ja. Aber dadurch, dass es dann über mehrere Runden geht, ist es dann auch wiederum nicht schlimm, weil man dann eben halt auch sich langsam so eine Meinung entwickelt, ja, das Lied könnte weiterkommen, das finde ich nicht so gut, das könnte was fürs Finale sein oder das ist der Hammer-Killer-Song, der wird es irgendwie halt weitermachen. Und also es ist schon mit sehr hoher Professionalität und also sowohl von der Show her als auch von der PR ist das so eine Geschichte. Deswegen sage ich, das ist so ein bisschen die Mutter aller Vorentscheide, weil wirklich da alles richtig gemacht wird nach heutigem Stand, wie man so ein Happening irgendwie halt auch über die Bühne bringt. Ob das immer so lang sein muss, ist immer die zweite Frage. Aber das ist, wenn man ein Publikum hat, was sozusagen das, diese ganze Geschichte auch sehr lebt, dann ist das wirklich eines der besten Geschichten, die man da irgendwie. Quatschel schreibt übrigens gerade, die Hetzen heißt das, ist die App, über die die Schweden auch abstimmen können. Und je mehr Menschen über die App abstimmen, desto mehr schlägt das Herz. Das heißt sozusagen, es ist so ein Stimmungsbarometer. Wie kommt dieser Song an? Wie ich es eben schon gesagt habe, es ist so eine Art Stimmungsbarometer. Ich hatte mich vor letztes Jahr noch nicht ganz verstanden, wofür das überhaupt da ist. Und es gibt zwei Telefonnummern übrigens dabei, weil die eine ist mit Spende. Da kannst du für eine gemeinnützige Organisation was mitspenden. Wusste ich vorher auch nicht. Ja, okay. Die machen da sozusagen auch so ein Spendending daraus. Und dann kannst du da für einen guten Zweck was spenden. Ja, man hat dann ja auch für solche Organisationen auch die maximale Aufmerksamkeit an so einem Abend. Ja. Das ist natürlich dann auch sehr geschickt. Ja, dann kann man noch mal sagen, man hat sich dieses Jahr entschieden für einen Moderator, nämlich David Lindgren, der das letztes Mal auch Jahr schon, in Unterwäsche schon mal gemacht hat. Also irgendwie sind die alle immer in Unterwäsche, oder? Also er ist letztes Jahr auch in der Unterwäsche aufgetreten. Also irgendwie. Naja, wer den Körperbau dazu hat, der kann es ja dann auch gerne tun. Ich fand es ein bisschen schade, weil speziell zum Beispiel die Clara Henry, mit der er das zusammen gemacht hat, der Hasse Andersson war da auch noch mit dabei, die ganze das auch noch mal ein bisschen charmanter noch gemacht hat. Ich finde immer so, also mindestens ein Mix von Männern und Frauen finde ich bei so einer Veranstaltung eigentlich immer ganz gut. Er macht es nicht schlecht, aber das ist eben halt so, ich glaube, das ist immer besser, wenn man es vielleicht mit so einer Doppelmoderation irgendwie halt macht. Aber wie denn so ist, er hat selber irgendwie 2012 mal am Melodiefestivalen teilgenommen, hat dort Platz 4 gemacht und auch 2013 hat er noch mal daran teilgenommen. Ja. Also, wir werden mal gucken und der Christa Björkmann, der sozusagen der Produzent dieser Melodiefestivalen ist, der geht ja, ich glaube, in 3 Jahren oder so, glaube ich, in Rente. Und er will in dieser Zeit, möchte er noch mal den ESC gewinnen. Und mal gucken, ob ihm das noch gelingt. Werden wir mal schauen. Also es ist ja beim ESC auch so ein bisschen so ähnlich wie beim Fußball mit den Deutschen, dass man sagt, es ist ESC und am Ende gewinnt Schweden. Ja. Gut, dann geht's einen Schritt weiter nach Estland. Ja. Einen von hatte ich überhaupt noch nicht gesehen, da läuft der schon. Ne? Nee, noch nicht. Er läuft, was habe ich jetzt hier aufgeschrieben? Am 10., 17. Februar und dann 14 Tage später am 3. März. Also die machen dieses Gedeck aus zwei Semifinals und ein Finale. Ja, im letzten Jahr war es ja so, dass das Semifinale war ja aufgezeichnet. Ja. Und die Zuschauer konnten dann halt abstimmen. Und nachher war dann halt in Tallinn, in irgendeinem, in so einer großen Halle, war dann praktisch das Finale. Ich gehe da jetzt gerade mal rauf. Ich habe sie mir schon mal so im Einzelnen angehört. Wir haben da irgendwie einen wiederkehrenden, den man da kennt, nämlich Stig Rester, der 2015 mit Elena Born im Duo aufgetreten ist mit Home. Obwohl, letztes Jahr hat er da doch auch, oder vorletztes Jahr auch einen Beitrag geschrieben. Ja, für Elena Born, genau. Auch und auch für diesen einen, diesen 007-Sound mit dem blonden, großen Typen, der alleine auf dieser Bühne stand. Das war auch von ihm. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Das wird wahrscheinlich der Chat gleich sagen, wen wir damit meinen. Aber der hat mehrere Songs für die ESC schon geschrieben und diesmal ist es ja Home. Mhm. Play hieß der Song. Nee, Home heißt er. Ja, nee, der Song, den er mitgeschrieben hat. Ach so, okay. Beziehungsweise Play, der auch beim ESC aufgetreten ist, leider nicht ins Finale gekommen ist. Und Home ist ein gut gemachter, nicht Country-Song. Nee, Pop, aber der Song hat ein bisschen den Nachteil, ich habe mir jetzt diese Line-Up mal so ein zweites Mal vorgestern oder so irgendwie angehört und da hat sich jetzt so ein bisschen da rausgeschält, wer könnte es da, oder wer hat einen guten Song, wer nicht. Mich hat Stig Rester erst ein bisschen enttäuscht und erst so beim zweiten Mal habe ich so gedacht, ja, gut gemachter, handwerklich gut gemachter Song. Wir würden, glaube ich, sagen, ja, könnte gut im Radio laufen. Aber ob es hängen bleibt, das weiß ich jetzt nicht so. Jüri Pozmann war es übrigens. Jüri Pozmann mit Play. Ach so. Der leider Letzter geworden ist. Ich glaube, im ersten oder zweiten Seminar spielt es auch keine Rolle mehr, aber er ist leider nicht ins Finale gekommen. Mhm. Ja, also es lohnt sich insofern immer den estnischen Vorentscheid sich auch mal anzuschauen, weil die Musikvarianz ist da eigentlich auch sehr groß. Es gibt da irgendwie zum Beispiel auch, also es gibt einige Songs, die sogar dann auch auf Estnisch irgendwie halt singen, da ja Estnisch so ein bisschen aus dieser, ich sag mal, finnischen Gruppe, finn-ingurische Region oder so, glaube ich, dazugehört, hört sich das teilweise manchmal ein bisschen sehr wie finnisch irgendwie halt an. Ist aber auch irgendwie ganz interessant. Ich habe jetzt gerade mal da, also es lohnt sich. Wir haben das auch noch mal, wir haben die Line-Up da auch noch mal verlinkt auf unserer ESC 2018-Liste, wo wir so ein bisschen aktuell halten, wo sind welche Vorentscheide oder wer ist schon nominiert als Künstler oder welches Lied ist schon fest nominiert. Und da, wenn man da auf den Sender EER drückt, dann kommt man auf diese Line-Up und kann sich dann die einzelnen Songs, es sind insgesamt 20, und die müssen sich dann qualifizieren für ein Finale. Und ich finde, aus Finnland kommen aus Estland kommen immer eigentlich ganz interessante Sachen. Der Vorentscheid, der lohnt sich eigentlich auch immer, sich den anzuhören. Also wie gesagt, als Heimkehrer ist dort Stig Rester und auch ein paar andere Künstler sind dort auch immer wieder zu finden. Also Estland ist ja auch ein sehr kleines Land. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr gut so für die Künstler, dann auch mal auf der europäischen Bühne dann auch mal wahrgenommen zu werden. Ne? Ja, allerdings. Dann machen wir einen Schritt in das Land der Berge, der Milch und der Schokolade. Und zwar die Schweiz. Die große Entscheidungsshow, die keine große Entscheidung ist. Sagen wir mal, ist echt negativ, weil die Songs, die zur Auswahl stehen oder nicht so besonders toll sind. Das ist ja übernächste Woche. Ich glaube, am 4. Februar ist ja dieser Vorentscheid. Die Schweizer sind irgendwie gerade auf einem sehr, oder in den letzten Jahren auf einem sehr absteigenden Ast. Auf einem sehr, sehr absteigenden Ast. Ich weiß halt nicht, wie sie es anders machen sollen. Sie haben ja schon ihr Online-Voting abgeschafft und intern ausgewählt. Die sechs Stück, oder die sechs, fünf oder sechs Teilnehmer, das sind so wie sechs, ne? Sechs sind es. Mhm. Sechs Teilnehmer, die sie auswählen intern. Irgendwie haben sie da überhaupt kein Händchen für. Ich weiß nicht, warum. Aber die Schweiz hat irgendwie sehr, sehr, sehr, sehr schlechte Erfahrungen damit, diesen Vorentscheid so, wie sie ihn jetzt machen, zu machen. Ja, wenn man manchmal so sagt, irgendwie, oh Gott, und die Deutschen und so weiter, dann muss man einfach nur mal in die Schweiz gucken und sagen, ja, die können es noch schlechter. Ja. Es ist leider, ich finde immer so von der Qualität der Titel ist es auch immer so ein bisschen schwierig. Also mir ist da jetzt vielleicht so ein bisschen dieser Alessandro Reis mit Kompass irgendwie aufgefallen, der so ein bisschen, der so äußerlich auch eben auffällt, weil ihm die linke Hand irgendwie halt fehlt. Oh. Aber damit trotzdem Gitarre spielen kann und so. Und ist 26 Jahre, kommt aus Lausanne. Und ja, aber es ist halt nichts, wo man jetzt sagen würde, da könnte sich irgendwas daraus herausschälen. Wird man mal gucken. Also die Schweizer versuchen ja immer so ein bisschen so einen Regionenproporz irgendwie halt dann auch in diesen Teilnehmerregionen irgendwie auch abzubilden. Das ist natürlich ja dann auch nicht immer ganz so einfach. Ist, wie gesagt, sehr schwierig. Und die Schweizer, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schweizer so eine schlechte Musikkultur haben. Aber es lässt sich, glaube ich, nicht bei der Entscheidungsshow letztendlich immer abbilden, dass das wirklich, also wir haben es ja auch schon mal, also 2011, Anna Rossinelli, die hatte eigentlich einen ganz guten Song, auch wenn sie dann dann im Finale mit dem letzten Platz abgestraft wurde, aber alles, was dann so auch danach kam, ist dann auch eher sehr, selbst dieser Sebalta, der dann zwar auch ins Finale kam, war aber auch eher so eine sehr, sehr, sehr komische Nummer, also die sehr blank war, oder 2015, dieses Warrior irgendwie, das war also so wirklich wie mit GarageBand zusammengekloppt irgendwie, und das war also nicht schöne Musik. Dementsprechend sind sie dann natürlich auch, fliegen sie auch ganz oft dann eben halt raus und kommen noch nicht mal ins Finale. Genau. Was ich sehr schade finde, ich würde unseren Nachbarn das sehr, sehr gönnen, dass sie da irgendwie auch einen guten Erfolg haben. Die Österreicher sind ja da auch nicht immer unbedingt sehr erfolgreich damit, aber die kommen ja zumindest auch immer in die Finals, und da ist irgendwie in der Schweiz ein bisschen noch der Wurm drin. Da müsste man vielleicht auch noch mal irgendwie ein anderes Band irgendwie auflegen, dass das irgendwie besser wird. Die Frage ist halt, wie, aber das ist, das müssen die intern irgendwie lösen. Die Frage ist, ob sie mal jemanden direkt nominieren, obwohl da hatte man ja auch schon Schwierigkeiten. DJ Bobo zum Beispiel. Ja. aber Anna Rossinelli, muss ich echt sagen, ich habe die ja so ein bisschen länger verfolgt. Die Alben sind mega gut. Also das kann man sich echt super anhören, so auch die nachfolgenden Alben. Also Anna Rossinelli ist eine super Künstlerin. Schade, dass sie auf dem letzten Platz gelandet ist, aber sie hatte wirklich einen tollen Song, der Spaß gemacht hat. Aber leider wurde das vom Publikum nicht so angenommen, ne? Leider. Ja, ansonsten, Tobi hat mich hier gerade berichtigt, Warrior hieß der nicht, das war Georgien und Malta, stimmt. Time to Shine, aber nichtsdestotrotz fand ich ihn trotzdem nicht so toll. Also die letzten drei Jahre mochte er besonders, aber mochte er auch gerne. Die Geschmäcker gehen da ja sehr weit auseinander, aber das ist da ja nun mal so, ne? Also, und Quatsche schreibt auch, die Schweiz hat meiner Meinung nach recht gute Beiträge in den letzten Jahren geliefert. Ja, gut, also. Ja, gut, okay. Sehe ich nicht so. Das ist sehr, sehr, ich finde es auch ziemlich, ein bisschen amateurhaft, was das teilweise da gespielt wird. Ja. Was schade ist, weil ich glaube, in den großen Städten, so Zürich und so weiter und Bern und so weiter, ist bestimmt auch eine Musikszene da, die sehr, sehr alternativ ist. Mhm. Und da ginge bestimmt mehr als das, was wir da einmal zu sehen bekommen. Ne? Ja. Okay. Ja, wollen wir einen Sprung ins Wasser machen? Ja, und zwar genau. Nach Malta, der große Strand im Mittelmeer. Obwohl die kleinste Hauptstadt in Europa, habe ich irgendwie gelernt. Ja, ist ja jetzt genau. Irgendwie Kulturhauptstadt dieses Jahr. Ja. Und ja, eigentlich glaube ich auch ein sehr ESC-affines Land. Die wollen immer gewinnen. Eigentlich wollen die seit Jahren schon gewinnen, aber schaffen es irgendwie nicht. Außer sie haben den Junior Eurovision Song Contest öfter gewonnen. Aber den großen Bruder, den ESC, haben sie bisher irgendwie noch nicht gewonnen. Leider. Und sie versuchen es dieses Jahr natürlich auch wieder und haben eine sehr hohe Anzahl an Interpreten dabei, ja. Ich finde. Es kommt sogar jemand wieder, oder es ist jemand wieder dabei, ne, der schon mal dabei war, und zwar Joe, der mit seinem Vater unter anderem singt A Song for Dad. Ein Song, der okay klingt. Also ich will ihn jetzt nicht schlechter machen, als er ist. Aber irgendwie ist die maltesische Auswahl diesmal nicht so, wie man sich das wünschen würde. Also mir ist jetzt irgendwie halt nur im Hintergrund aufgefallen, dass dieser Song von Brooke, Heart of Gold, da waren, glaube ich, auch wieder Schweden am Werk. Das merkt man auch. Und das wäre noch so der Song, wo ich jetzt sagen würde, das hebt sich so ein bisschen aus diesem einerlei der allein stehenden Frauen auf der Bühne irgendwie halt so ein bisschen auf. Also das könnte man noch hervorheben. Und dann ja, wie gesagt, der Joe, der halt 2014 mit Schwester, Onkel und so weiter zusammen irgendwie auf der Bühne stand mit Coming Home. Toller Song übrigens, also der hat mir sehr gut gefallen. Ja, und die beiden machen so ein bisschen so einen Vater-Sohn-Song, genau. Also Song for Dad heißt der. Ja, also ich tue mich da sehr schwer, als ich diese Line-Up, also die habe ich jetzt einmal gehört und da ist mir jetzt wirklich nicht unbedingt irgendwas aufgefallen, bis auf diese Brooke Heart of Gold. Gute Nummer, also könnte international auch funktionieren. Das wird wahrscheinlich dann auch, das könnte es meines Erachtens irgendwie sein. Hast du da irgendwie einen Favoriten noch? Ich finde das schwierig. Ich höre diesen Song for Dead ganz gern, aber ich weiß nicht, ob das gewinnen kann. Ist natürlich, es gab es, glaube ich, auf der ESC-Bühne so in der Form noch nicht, dass ein Vater und Sohn gemeinsam ein Duett gesungen haben. Ja, von daher. Ich glaube, so hier Deutschland war ja mal irgendwann in den 80er Jahren Mutter und Tochter, die da am Klavier, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, die das mal so gemacht. Ja, in der 60-jährigen Geschichte hat es vielleicht tatsächlich schon mal auch stattgefunden, aber ist jedenfalls ist eine Nummer, ne? Es ist ein okayer Radiosong. Also das ist jetzt nicht, dass ich mir jetzt jeden Tag diesen Song anhören könnte, aber es ist okay produziert, da kann man kann nicht meckern. Ich kann da jetzt nicht sagen, er ist beschissen. Das geht nicht. Nein. Kann ich nicht sagen, aber an sich ist nett gemacht. Ich glaube aber nicht, dass er gewinnt. Also ich hatte da irgendwie auch gar keinen Favoriten in Malta. Also das ist irgendwie. Da wird es gleich in Norwegen viel, viel spannender. Mhm, genau. Da können wir auch gleich schon mal überwechseln. Wollen wir gleich mal hinspringen, ja, genau. ins Melodie Grand Prix 2018, das 56. schon. Mhm. So lange gibt es diese Veranstaltung dort in Norwegen schon. Und wir haben sehr, sehr viele Rückkehrer. Ich glaube, mit einer der meisten, in den Vorentscheiden, mit einer der meisten ESC-Erfahrung. Wir haben unter anderem Alexander Wallmann, der ja bei Joost als Sänger dabei war und diesmal als Solo unterwegs ist, und zwar mit Talk to the Hands. Mhm. Dann haben wir einen ESC-Gewinner, Alexander Rybak. Mhm. That's how you write a song. Dann haben wir noch unter anderem Stella und Alexandra. Stella Mavangi hatte so eine Art Fußballsong. Ich ne? Wenn man das mal so sagen darf. Ja, dieses, ja, das war so Habba Habba. Das war ja sehr afrikanisch eigentlich. Genau, war, ne? Ja, genau. Mhm. Das war so ein bisschen, für mich war es so ein bisschen der Fußballsong. Irgendwie klang das so nee, ein bisschen. Also es war dann schon, also diese afrikanischen Klänge waren da schon zu hören. Irgendwo stand, ja, Stella hätte ja noch eine Rechnung offen, weil sie eben halt dann damals auch nicht ins Finale gekommen ist. 2011 war das. Mhm. Und ja, dann fangen wir doch mal gleich an mit dem Sieger von 2009, Alexander Rybak. Der hat ja jetzt irgendwie also, zu der großen Überraschung geführt, dass er beim Melodie Grand Prix wieder antritt mit einem Song. Jetzt, den er selber geschrieben hat. Den er selber geschrieben hat, ja. Wo er so eine Geschichte erzählt, dass ihn jemand einen Brief geschrieben hat und oder ein Mädchen ihm einen Brief geschrieben hat und ihn gefragt hat, wie funktioniert das, einen Song zu schreiben? Und daraus hat er einen Song gemacht. Es ist anders als Fairy Tale, finde ich. Ja, klar. Definitiv. Ja. Definitiv, es klingt nicht so wie Fairy Tale. Es ist ein bisschen, es könnte auch ein Song von, ich weiß nicht wen sein. Also es ist irgendwie so ein Klatsch. Mitsing-Song, okay gemacht. Wie viele im Vorentscheid okay gemacht. Also ich in dem norwegischen Vorentscheid sind viele Songs, die okay sind. Also ich nicht das Herausstechende habe ich nicht dabei irgendwie für mich. Alles, viele Sachen sind nett, aber nicht das. Und auch der Song von Alexander Rybak ist leider. Ich höre ihn gern, aber ich glaube nicht, dass er irgendwie eine Chance zu gewinnen, aber ich glaube, es ist nicht, da fehlt mir noch so ein bisschen das gewisse Etwas noch an dem Song. Mhm. Er ist nicht schlecht gemacht, aber er fehlt noch dieses gewisse Etwas. Ja, es wäre, glaube ich, falsch, wenn er jetzt wieder mit Geige und so weiter angetreten wäre. Das weiß er natürlich auch selber, dass er das nicht machen kann. Ich finde es auf jeden Fall erstmal mutig, da auch noch mal anzutreten, weil als Gewinner eines ESCs ist es ja dann noch mal heftiger. Also ich sag mal, das wäre jetzt wie wenn Lena noch mal antreten würde. Also da werden ja sehr viel höhere Ansprüche gestellt als an die, die vielleicht das erste Mal irgendwie halt dabei sind. Genau. Das ist schon irgendwie, und ich höre aus dem Song so ein bisschen raus, so, ja, er weiß schon, glaube ich, worauf es ankommen muss. Er macht dann so Stubidi-Bab-Bab und so irgendwie halt. Und das ist mir aber eigentlich so musikalisch auch alles ein bisschen zu wenig. Also er kommt wohl in der ESC-Community sehr gut an. Einige schrieben auch bei Twitter, oh, ich habe jetzt einen Ohrwurm und so weiter. Das mag sein, aber mich überzeugt es nicht. Ich finde den Song dann wiederum ein bisschen zu platt. Also klar, es ist dann wahrscheinlich seine eigene Geschichte, wenn er da auch drüber schreibt, warum er Songs schreibt und so weiter, und das so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern, aber es ist dann doch irgendwie ein bisschen zu kurz gegriffen. Und deswegen glaube ich da nicht so wirklich daran, dass das vielleicht was werden würde. Er wird mit Sicherheit jetzt zu den Favoriten zählen, ja, weil er eben halt so bekannt ist. Aber ich glaube, ist womöglich der falsche Song. Also das, ich kann mir das auch nicht so recht irgendwie halt vorstellen. Es ist ein Radiosong. Es ist definitiv ein Radiosong, den man nicht umschalten. Ich würde da nicht umschalten, weil da irgendwie so ein Ohrwurm. Ja, das stimmt aber auch. Er hat so einen Ohrwurm-Charakter, aber er ist nicht das. Da fehlt dieses gewisse. Ja, Ding aber irgendwie. Es wird so ein bisschen auf diese 80er-Jahre-Schiene geritten. Ja. Und ich finde, dafür ist es dann zu schlecht imitiert. Bin ja nun auch so ein Kind der 80er Jahre und bin ja nun mit dieser Musik auch so, weiß ich nicht, Depeche Mode und Pet Shop Boys und so weiter irgendwie. Und heute ist das ja so in, so die 80er Jahre wieder so nachzuahmen. Mhm. Und dafür finde ich es dann doch ein bisschen zu sehr Imitation. Also insofern ist das, glaube ich, nicht etwas, was man da jetzt ja, aber mal gucken, wie weit er da irgendwie halt kommt. Da finde ich dann eher so dieses Duett da mit Stella und Alexandra. Ja, das okay, ist ja so ein bisschen so Rap-mäßig, amerikanisch irgendwie angehaucht. Da bin ich sehr gespannt, wie die Bühnenshow dazu ist. Da könnte man, glaube ich, eine ganze Menge irgendwie daraus machen. Ich guck mal, wie heißt das jetzt gerade noch? Ach ja, You Got Me. Genau, richtig. You Got Me. Das, also wie gesagt, das geht nach vorne. Jetzt kommt es natürlich so ein bisschen darauf an, ob sie das irgendwie auch stimmlich dann auch so umsetzen, wie man es sozusagen jetzt von der EP irgendwie halt kennt. Aber da wäre ich mal auf die Bühnenshow sehr, sehr gespannt, was da so daraus wird. Also, auch es gibt ja noch einen Favoriten, der hochgehandelt wird, und zwar Alexander Wallmann. Mhm. Mit Talk to the Hand. Das ist ja so ein bisschen angehaucht an seinen Vorgängersong, den er schon gesungen hat. Ja, kann man so sagen. Mhm. Nicht schlecht gemacht. Ich mag ich auch. Ist auch einer der heißen Favoriten. Weiß ich aber nicht, ob der etwas reißen kann. Mhm. Da muss man mal sehen. Also live singen kann er sowieso, aber wie das dann rüberkommt, er als Solokünstler, muss man halt sehen. Der Rest ist irgendwie, finde ich, was komplett anderes, als wir jetzt von Joust irgendwie aus dem letzten Jahr irgendwie halt kennen. Und insofern, bin ich gespannt. Also er ist sicherlich in der Optik, weil er eben halt letztes Jahr irgendwie auch dabei war. Wird man sehen, ne? Da ist auch ein spanischer Song ist ja auch noch dabei von Alejandro Fuentes. Das Lustige ist übrigens auch, dass Joust mitgeschrieben hat, den Song von Alexander. Ja, habe ich ja genau. Ne? Ja, genau, habe ich ja gerade gesagt. Die beiden von Joust haben das, sind praktisch da mit wieder auf der Bühne, ne? Das ist halt da. Genau, bloß ist es, dass die selber physisch nicht auf der Bühne sind. Ja, genau. Ja, dann gibt es halt diesen spanischen Tengo Otra, also von Alejandro Fuentes. Hat man ja auch schon gehabt, irgendwie in anderen Ländern, dass sie dann so wie Österreich auf einmal dann auf Französisch gesungen haben. Kann man ja auch machen. Also es ist es ist schon Potenzial da. Musikalisch ist es auch, glaube ich, immer eine ganz gute Auswahl, die Norweger da haben. Die bleiben auch eigentlich immer ganz straight sozusagen bei diesem Vorentscheid-Modell. Auch selbst wenn sie dann mal jahrelang nicht ins Finale kommen, wird das halt im Grunde genommen als Format immer wieder angelegt. Ja. Und sie kümmern sich dann halt mehr so um die Musik. Und dann kann man halt, wie gesagt, mal schauen, wie das halt geht. Jedenfalls am 10. März findet das dann statt. Das ist, glaube ich, auch ein Samstag. Ja, müsste ein Samstag sein. Und kann man dann eben halt dann auch wieder über Livestream dann im Internet irgendwie halt auch verfolgen. Das halten wir dann auch auf unserer Internetseite irgendwie halt auch bereit. Genau, es gibt einen einzigen norwegischen Song, muss man sagen. Stimmt. Morgen von Vida Vila. Deine Mutter heißt der Song, auf Deutsch. Schade, die norwegische Sprache ist wirklich sehr, sehr toll. Ich bin ein Fan von Anders Jetvik, der ist der Bob Dylan aus Norwegen, so wird er in der Fachpresse gerne genannt. Sehr, sehr, wenn das wirklich gut gemacht ist, Singer-Songwriter ist er, wenn das gut gemacht ist, spielt die Sprache keine Rolle. Mhm. Und es macht richtig Spaß, das auch auf Norwegisch zu hören, weil das einfach so ein Flair hat, das sich anzuhören. Und das ist schade, dass die Norweger da nicht so ein paar mehr norwegische Songs drin haben. Muss ich die ein bisschen was trauen? Da würde ich mir auch so ein bisschen mehr wünschen, aber vom Line-Up her ist es okay. Mhm. Sonst. Ja, dann. Ja, jedenfalls können wir da noch mal drauf hinweisen. Wir haben eine Streamingliste, weil ja Eurovision.tv das ja schon seit ein, zwei Jahren nicht mehr vorhält, dass man da auf die Seite gehen kann und ohne dass man lange Google-Suchen machen muss nach den Livestreams, stellen wir das euch zur Verfügung. Es ist nicht immer ganz vollständig und natürlich auch immer nur so weit, wie wir das irgendwie auch recherchiert bekommen. Wir halten das dann auch immer an dem Abend auch immer aktuell, wenn ich da aus dem Twitter-Universum da vielleicht noch den ein oder anderen Stream irgendwie bekomme, dann wird der nochmal aktualisiert, dass ihr den dann auch alternativ irgendwie halt bekommt. Und insofern kann man dann schön am Notebook oder so sich dann den Lieblingsvorentscheid, den man gerne mal sehen möchte, kann man dann vorhalten und dann könnt ihr auch hier bei uns dann damit mitreden. Genauso unsere ESC-Tabelle 2018, findet ihr auch oben an unserer Linkleiste auf unserer Seite. Und da halten wir das dann auch immer aktuell so, wie ist der Stand, welcher Künstler ist bereits nominiert. Und da könnt ihr auch mal reinschauen. Ja, und ansonsten sind wir also nicht nur hier auf unserer Seite dann auch mit der entsprechenden Folge zu sehen, sondern auch bei radio.de und TuneIn. Und ihr könnt sogar Alexa fragen, ob er sich euch noch einschaltet. Das geht auch. Könnt ihr mal gerne ausprobieren. Funktioniert vor allem bei radio.de ganz gut, dass er uns anschaltet. Bei TuneIn leider nicht ganz so. Ich weiß nicht warum, weil wir wahrscheinlich so einen komischen Namen haben. Das mag irgendwie TuneIn nicht, aber bei radio.de funktioniert super. Ah, okay. Könnt ihr mal ausprobieren. Mhm. Ja, und dann sind wir noch bei Twitter und Facebook, beide Male mit ESC Green Room in einem Wort. Und ja, und alle übrigen Informationen auf unserer Seite www.escgreenroom.de. Da könnt ihr nochmal auch alles nachlesen, auch alle Folgen nochmal nachhören und wo man uns findet, wie man uns im Podcatcher dann auch abonnieren kann. Und ja, wir sind schon wieder am Ende. Eine Stunde 36 Minuten sehe ich jetzt hier gerade. Wow. Sehr gut. Ja, also lasst auch gerne auf unserer Seite mal einen Kommentar, wie euch die Sendung gefällt oder ob ihr irgendwelche Anregungen noch habt. Und wir werden uns das nächste Mal hören am 25. Februar. Da werden wir eine Schwerpunktausgabe zum deutschen Vorentscheid machen. Und dann werden wir richtig mal sezieren, was wir gut gefunden haben, was nicht, wie wir den Ausgang einschätzen, wie wir dann den Gewinnertitel, wie die Gewinnchancen des Gewinnertitels dann aus unserer Sicht aussieht. Und dann schauen wir mal. Und ja, das war jedenfalls wieder eine schöne kleine Sendung, muss ich dann sagen. Wir hören uns, würde ich sagen. Wir hören uns und dann wünschen wir euch einen schönen guten Morgen, schönen Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Schönes Wochenende zum Beispiel können wir auch noch wünschen. Also schönes egal, Wochenende, wann ihr uns hört. Genau. Oder einen guten Start in die Woche, wie auch immer. Immer. Und ja, dann sagen wir mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.